bist jetzt 21. Wie viele Menschen hast du bis jetzt schon sterben sehen? Also ich weiß gar nicht, wie viele Tote ich schon gesehen habe. Es sind 50, vielleicht mehr oder weniger, ich weiß es nicht. Wie alt warst du, als du das erste Mal einen toten Menschen gesehen hast? 16. Also es waren 3 Tote, um genau zu sein, die zu dritt nebeneinander hingelegt wurden, auch geköpft. Und die Köpfe lagen oben drauf, also die Leichen lagen unten, dann war so ein kleines Podest und haben sie oben die Köpfe hingelegt. Wie waren die Umstände des Todes? Sie wurden enthauptet vom IS. Heimkehr. Ein Feature von Lisa Hagen und Mariam Nouri. Sein Fall hat Aufsehen erregt und zeigt, wie schnell es gehen kann. Oliver N., vom normalen Jugendlichen zum Dschihadisten in nur wenigen Monaten. Kommt her, meine lieben Geschwister. Kommt alle her, Allahu Akbar. Diese Brüder hier, sie schlachten. Ich lade euch dazu ein, auch herzukommen und zu schlachten. Ein 16-Jähriger als Propagandadarsteller für den IS. Im Spätsommer ruft er dazu auf, Ungläubige zu töten. Und wäre da damals eine rechtsradikale Gruppe zu mir gekommen, die mir genau das geboten hätten, dann wäre ich Nazi geworden. Am Ende hast du dich einer Gruppe von Mördern und Köpfeabhackern angeschlossen. In erster Linie habe ich mein Leben dadurch zerstört, meine Zukunft. Also ich habe mir mein ganzes Leben dadurch versaut. Mein Name ist Mariam Nouri. Und ich bin Lisa Hagen. Diese Recherche ist für Panorama, die Reporter, zustande gekommen. Die Journalistinnen haben fürs Fernsehen und Radio mehrere Monate lang einen jungen Mann begleitet. Sein Name ist Oliver. Oliver war 2014 als IS-Terrorist in Syrien. Besonders in seiner Heimat Österreich hat sein Fall für Aufsehen gesorgt. Sebastian Kurz, damals Außenminister, nahm Stellung dazu. Und live im Tipp-2-Studio begrüße ich jetzt Außenminister Sebastian Kurz. Guten Abend. Guten Abend. Dieser junge Mann ist Wiener, kein Migrationshintergrund. Er war Lehrling in der Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Er ist dann konvertiert, hat sich radikalisiert und ist über die Türkei nach Syrien ausgereist, um sich dort mutmaßlich dem IS anzuschließen. Wie hätte man das verhindern können? Also zunächst zeigt sich einmal schon bei der Rückkehr von diesem Oliver, wie wichtig es ist, mit den Behörden vor Ort zu kooperieren. Und zum Zweiten zeigt dieser Fall leider Gottes, wie breit die Facette an Menschen ist, die sich diesen Terroristen anschließen. Wir haben aus Europa mittlerweile über 5000 Menschen, die als Foreign Fighters in den Kampfeinsatz gezogen sind, die ganz unterschiedliche Beweggründe haben. Er zum Beispiel, weder Migrationshintergrund noch ein Moslem. Oliver war 7 Monate in Syrien. Heute lebt er, wie viele andere IS-Heimkehrer auch, wieder mitten unter uns. Bisher jetzt, ich würde mal sagen 21 oder 22, wenn du mit 16 rübergegangen bist, 2014. Gehst du wieder zur Schule, versuchst du deine Ausbildung nachzuholen? Genau, mit Ausbildung. Da lag die Schwierigkeit darin, dass mich eben mit meiner Vergangenheit keine Versicherung in Österreich mehr aufnimmt, da man eigentlich so gut wie bei jeder Versicherung ein Leumungszeugnis braucht. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt. Vielleicht heißt das ja ähnlich, also das ist einfach nur ein Bescheid quasi, also so ein Vorstrafenregister. Und das kann ich eben nicht vorweisen, eben aufgrund meiner Vergangenheit. Ja, es ist leider echt schon mittlerweile sehr belastend, da ich halt ja eine normale Arbeit sehr schwierig finde mit meiner Vergangenheit. Mit Anfang 20 hat Oliver sein Leben noch vor sich. Als verurteilter Ex-Terrorist, der zudem verwundet wurde, ist ein Neubeginn schwer. Mariam Nouri und Lisa Hagen haben Oliver 2019 kennengelernt. Das war ungewöhnlich. Und zwar hat Oliver mich im Mai 2019 kontaktiert, und zwar über Instagram. Wir haben nämlich kurz vorher einen ganz anderen Film zum Thema IS veröffentlicht. Und den hat Oliver wohl gesehen. Und dieser Film hat ihn so berührt, dass er sich gedacht hat, ich kontaktiere sie jetzt mal. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und er hat auch bei diesem allerersten Gespräch direkt zugegeben, dass er selbst IS-Mitglied war. Also er war ungewöhnlich offen. Also wir haben lange erstmal mit ihm geschrieben, haben ihn dann getroffen, ohne Kamera, ohne Mikrofon. Es war schon viel Überzeugungsarbeit notwendig, weil er seine Identität am Anfang nicht preisgeben wollte. Oliver ist nicht unbedingt so, wie man sich einen Ex-Terroristen vorstellt. Wir hatten natürlich ein ganz bestimmtes Bild, das auch geprägt war von anderen Interviews von IS-Kämpfern oder Rückkehrern, die wir schon gesehen haben. Und die wirkten auf uns immer so ein bisschen unreflektiert. Und Oliver war anders. Also er war sehr weit für sein Alter und wirkte auch schon reflektiert und klug. Und das machte natürlich seine Taten für uns umso unbegreiflicher. Es ist ja im Endeffekt so, nach so einer Tat, nach so einer schwerwiegenden Tat gibt es zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Die eine ist, ich versuche wieder in ein bürgerliches Leben zurückzufinden. Ich versuche, meine Vergangenheit so weit wie möglich hinter mir zu lassen. Die andere ist, ich gehe offensiv mit meinen Taten um, gehe an die Öffentlichkeit, erzähle meine Geschichte, um vielleicht zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Und das war eben zu dem Zeitpunkt für Oliver die Frage, was möchte ich machen? Wie möchte ich in Zukunft weiter leben? Weil es gab zu dem Zeitpunkt viele Leute, die seine Nachbarn, Freunde, die nicht wussten, was er gemacht hat. Und dadurch, dass er sich mit uns über seine Vergangenheit unterhalten wollte, da ist für alle jetzt klar, er war in Syrien, er war beim IS. Und das konnte nur er entscheiden und musste er für sich die Entscheidung treffen. Will ich das wirklich und möchte ich ab jetzt auch in der Öffentlichkeit Oliver, der IS-Anhänger sein, der ehemalige. Es ist Juni. In einem Hamburger Hotel findet das erste Interview statt. Es ist warm und schwül. Im Zimmer riecht es nach Duschgel, Olivers Haare sind nass. Chips und frische Luft geht immer. Auf dem Tisch stehen ein Energy Drink und eine offene Tüte Chips. Ich weiß nicht, ob ich so ohne Luft aushalte hier. Mir ist zu heiß. Nimm mal eine gute Prise frische Luft. Oliver ist blass, hat Sommersprossen und rotblonde Haare. Ist auch voll warm hier, ne? Ist auch voll warm. Er ist groß und kräftig. Eher Typ Teddybär als Typ Terrorist. So, warte, lass mich mal akklimatisieren. Bleib, du wirkst überhaupt nicht nervös. Ohne Scheiß, du wirkst so ruhig. Sagen meine Hände was anderes. Das ist sehr, sehr gut. Auf der einen Seite sucht Oliver den Kontakt, will sich öffentlich äußern. Auf der anderen Seite fällt es ihm schwer. Wovor hat er Angst? Vor allem ist die große Angst, vorverurteilt zu werden. Und dann kommen ja auch noch viele andere Dinge auch noch dazu. Schämst du dich? Ja, also... Ich verstehe nicht, wieso sich jemand nicht schämen sollte, wenn er das getan hat. Denn auch wenn ich mit einer guten Absicht dorthin gegangen bin, war es im Nachhinein natürlich alles andere als gut, dass ich mich dort angeschlossen habe, dieser Terrororganisation. Und ja, also ich schäme mich sehr. Und warum machst du es jetzt trotzdem? Warum hast du dich entschieden, das zu machen? Ich möchte zeigen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, einen absolut krassen Fehler und das ist auch keine Jugendsünde mehr. Aber dennoch bin ich heute ein anderer, als ich damals war und ich will mich nicht mein Leben lang verstecken. Auszug aus der Akte von Oliver N. Hauptverhandlung vom 13.07.2015. Die Vorsitzende Richterin fragt: Können Sie Ihre Lebenssituation beschreiben, bevor Sie beschlossen haben, auszureisen? Der damals 17-jährige Angeklagte antwortet: Ich habe in einer betreuten Wohnung gelebt. Ich habe in der Versicherungsbranche eine Lehre begonnen und ich habe ein ganz normales Leben geführt. Ich bin feiern gegangen. Ich hatte auch einen Hund damals. Das war meine Situation. Sie hatten einen Job, Freunde, Party? Ja. Wie kommt es dann, dass Sie den Kontakt zum Islam suchen? Dass sie schlussendlich konvertieren. Ich habe etwas gesucht. In meiner Kindheit habe ich nach einer Familie gesucht. Ich habe einen Freund, einen Moslem, angeschrieben und habe ihn gefragt, wie Islam so ist. Er hat gesagt, dass wir uns treffen können und dass er mir das erklären kann. Als ich mich dem Islam angeschlossen habe, das war bedingungslose Liebe, Anerkennung. Das hat mir gefallen, dass ich diese Anerkennung bekommen habe, die ich gesucht habe. Warum ausgerechnet der Islam? Kann ich nicht sagen, warum. Das ist, wie der Verteidiger gesagt hat, der zuerst kommt, der malt zuerst. Diese Gruppe war zuerst da. Wenn eine Yoga-Gruppe zu mir gekommen wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich Yogameister. Wir kommen ja jetzt, morgen, und dann holen wir dich Montagmorgen ab, dass du schon mal Bescheid weißt. Ja, auf jeden Fall wünsche ich einen guten Flug morgen. Und sorry, ich bin auch müde. Körper ist am Arsch, aber ja. Ankunft in Wien. Hier in der Nähe lebt Oliver. Er hat die österreichische Staatsangehörigkeit. Wien ist eine malerische Stadt. Berühmt für Opernbälle, Sissi und Apfelstrudel. Von IS-Terror spürt man nichts. Doch in dieser Stadt, mit ihrem Prunk, ihren Menschenmassen, Geigenspielern und in Kutschen sitzenden Touristen, beginnt Olivers Weg in die Radikalität. So, da sind wir. Kurz nach meinem 16. Geburtstag bin ich genau hier zum Islam konvertiert. Damals mit dem Cousin von dem alten Schulfreund von mir. Und ich meine, da konnte ich es natürlich noch nicht wissen oder ahnen, aber er war da schon radikal. Aber er kommt ja nicht mit einem Schild, Achtung, ich bin gefährlich oder Achtung, ich bin vom IS. So ging das dann alles, irgendwie so jetzt begonnen. Wie war das? Wie lief das ab? Wir haben uns getroffen und da stand halt schon der Entschluss für mich fest, dass ich eigentlich konvertieren will. Also ich hatte schon sehr Gefallen am Islam gefunden. Und dann habe ich ihn gefragt, wie würde ich das machen, wenn ich jetzt auch konvertieren will? Also er hat mir dann erzählt, dass wenn ich konvertieren will, ich die Schahada aussprechen muss. Quasi das ist das Glaubensbekenntnis des Islam und das war's. Das habe ich dann auch gemacht und ja, ab dann hat sich mein Leben verändert. Von da an verbringt Oliver fast jeden Tag mit seinen neuen radikalen Freunden. Meistens treffen sie sich in einer Hinterhofmoschee in einem Wiener Randbezirk. Heute gibt es diese Moschee, die eigentlich mehr eine kleine Wohnung war, nicht mehr. Sie sei angeblich 2 Tage nach seiner Ausreise von der Polizei gestürmt worden, so Oliver. Kommt ihr? Es ist das erste Mal nach 5 Jahren, dass Oliver an diesen Ort zurückkehrt. Also da die Wohnung hier war das damals. Da sieht man nur die Tür. Ich weiß nicht, ob man reinkommt. Nee. Auf jeden Fall hier war das damals. Hier ist auch ein Fenster offen auf der Seite. Das ist irgendwie so. Dieser Ort hat halt irgendwie heftig dazu beigetragen, dass ich letztendlich dorthin gegangen bin. Es ist so eine gewisse Kälte, die ich dann auch hier empfinde. Also einfach so, mir ist das egal, auf eine gewisse Art und Weise. Weil ich mir dann auch denke, es ist sowieso schon passiert. Alles, was passiert ist, habe ich schon getan. Und die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Ja, unten ist ein Supermarkt, dort ist eine Polizeistation. Hier sind überall Kinder und Familien. Und mittendrin haben sich 4 Leute radikalisiert und haben über Themen gesprochen wie Ausreise nach Syrien. Und ja, ist so mitten unter uns gewesen dann irgendwie. Durch sein neues, radikales Umfeld sieht sich Oliver sehr viele IS-Propagandavideos an. Darin inszenieren sich IS-Kämpfer als heldenhafte Retter des unterdrückten syrischen Volkes. Oliver hört radikalen Predigten zu. Und nur 3 Monate nach seiner Konvertierung entscheidet er sich, nach Syrien auszureisen. Am Ende bleibt natürlich die große Frage nach dem Warum. Warum hast du dich dieser Terrororganisation angeschlossen? Es ist schwer zu sagen, weil was ich mir bewusst vorgenommen habe, ist, dass ich helfen wollte. Ich wollte die Unterdrückten befreien, etc. Ich wollte helfen. Warum ich noch mitgemacht habe, warum ich Teil davon war, war vielleicht der Zugehörigkeit, dass ich die nicht verlieren wollte. Dass ich meinen neuen Freundeskreis auch vielleicht ein Stück weit beeindrucken wollte, dass ich auch bereit bin, diesen Schritt zu gehen, dass ich kein Feigling bin. Um zu helfen, aber wieso schließt du dich dann Mördern und Köpfeabhackern an? Damals hat die IS hat Propaganda betrieben wie kein anderer. Die IS hat Filme gemacht, die Hollywood-reif waren. Also die IS hat schon gewusst, wie sie Leute anlocken können. Und so haben sie auch mich angelockt mit den Videos, wo sie Dörfer erobern, wo sie Gefängnisse befreien und dann dazu schreiben, wir sind die Helden, wir sind die Guten. Und ich wollte Teil von diesen Guten sein. Und du wusstest ja schon, was der IS für die westliche Welt bedeutet und du wusstest, was der IS symbolisiert. Und trotzdem hast du dich dem IS angeschlossen. Du wusstest ja, dass es eine Terrororganisation ist, dass sie Menschen umbringen auf brutale Art und Weise. Und für mich war das auch ganz oft Lügenpresse. Wurde gesagt, das, was die Medien erzählen, ist alles nur gelogen. Nur, so wie du es halt jetzt erzählst, wirkst du so, als ob du eine komplette Marionette gewesen bist. Ich war komplett gehirngewaschen. Das ist ja der Punkt. Sonst wäre ich nicht mal beim IS gewesen. Ich war so in dieser Ideologie gefangen und habe so mein eigenes Handeln aufgegeben, dass ich zu allem, was meine Brüder dann damals gesagt hätten, habe ich gesagt, ja gut, gute Idee. Machen wir so. Deswegen ist es auch nicht so einfach. Es ist... Auszug aus dem jugendpsychiatrischen Gutachten von Oliver N. Hauptverhandlung vom 15.07.2015. Die Sachverständige. Die Entwurzelung ist eine massive. Und je entwurzelter der Betroffene, umso leichter suggestibel, beeinflussbar durch andere Menschen und Ideologien, die eine Wiedereinwurzelung anbieten. Ich halte aus jugendpsychiatrischer Sicht den Angeklagten als überdurchschnittlich beeinflussbar. Nachfrage der Vorsitzenden Richterin. Das wäre auch der Grund, warum die Gehirnwäsche, von der Angeklagte spricht, so schnell gefruchtet hat? Gehirnwäsche ist ein laienhafter Begriff. Was damit gemeint ist, es handelt sich hier um einen Jugendlichen, der in unserer Gesellschaft keine Wurzeln hat. Und sein innigster Wunsch ist, wie bei allen Menschen, der nach Wurzeln. Und hier wurde ihm von einer Gruppierung sehr rasch angeboten, hier hast du Wurzeln, hier gehörst du zu uns. Und je weniger Wurzeln der Betroffene in seinem ursprünglichen System hat, umso leichter geht die Beeinflussung durch eine alternative Gruppierung. Wie kann aus einem Jugendlichen ein Terrorist werden und aus diesem Terroristen wieder ein normaler Jugendlicher? Also wie funktioniert dieser Kreislauf? Und ich habe selbst einen kleinen Bruder, der ist genauso alt wie Oliver. Und ich habe mich auch im Laufe dieser Recherche immer wieder gefragt, was wäre, wenn jetzt mein Bruder nicht das stabile familiäre Umfeld gehabt hätte, das Oliver zum Beispiel nicht hatte? Was wäre aus ihm geworden? Weil in diesem Alter sind Jugendliche dann besonders beeinflussbar und neigen auch vielleicht eher dazu, in solche Milieus abzurutschen. Und mich hat das auch einfach persönlich interessiert, wie tickt so jemand? Für mich war wahnsinnig spannend die Frage, was kommt eigentlich nach so einer Tat? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, danach wieder in die Gesellschaft zurückzufinden? Und welche Chancen wollen wir als Gesellschaft jemandem wie Oliver geben? Im Sommer 2014 plant Oliver seine Ausreise nach Syrien. Warum hat ihn keiner aufgehalten? Etwa seine Familie. Das Verhältnis sei kompliziert, sagt Oliver. Er wächst in einem Kinderheim auf. Vor der Ausreise lebt er in einer betreuten WG. Seine damals engste Bezugsperson ist Clemens, einer der Betreuer. Wirklich lange? Wie lange ist es jetzt? Hey, du hast den Marienkäfer hier. Ich bin schneller. Dankeschön. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ein Jahr, oder? Ich glaube auch ein Jahr. Clemens ist ein großer, freundlich aussehender Mann mit langen Haaren und einem zerzausten Bart. Sehr gut. Die Beziehung der beiden wirkt vertraut. 8 Jahre kennen sie sich. Wie war das denn eigentlich für dich damals so? Interessant. Du warst ein Suchender. Du hast eine Lehrstelle gehabt, eine tolle. Du warst höflich, freundlich, freundschaftlich. Und dann bist du mit dem Islam gekommen, hast auch gezeigt, wie man betet. All diese Dinge, das habe ich alles positiv bewertet und gesehen. Es wurde dann irgendwann sehr viel. Und der entscheidende Punkt war, wie du den Hund weggegeben hast. Das war für mich ein absolutes Alarmsignal. Weil um den hast du sehr, sehr gekämpft und dann hast du den weggegeben. Und ich wusste genau, dass das nicht Trägheit, Faulheit war, ich will mich nicht kümmern, sondern ich wusste, dass dich das geschmerzt haben muss, den wegzugeben. bin überzeugt, das hatte ich nach geschmerzt. Jahren immer noch. Ja. Das ist nach Jahren selbst noch, wie ich mir denke. Ja. Ich habe das Gefühl, so ungefähr um den Zeitraum ist unsere Beziehung ein bisschen oberflächlicher geworden. Ja, aber irgendwann war es halt dann so, dass meine Brüder damals, dass sie mir halt dann doch gesagt haben, ey, der Hund, der geht nicht, der ist haram, das darfst du nicht. Ich war dann einfach schon so radikal, dass du das irgendwie dann ausblendest. Also du auch die Emotionen mehr oder weniger, die unterdrückst du dann, weil es ist ja, ein Hund ist ja haram. Also du kannst nicht um etwas weinen, das haram ist. Ein Hund sei haram, unrein und im Islam angeblich verboten. Der Einfluss von Olivers radikalem Umfeld reicht damals so weit, dass er sogar seinen geliebten Hund weggibt. Der letzte Schritt vor der Ausreise nach Syrien. Wie war das denn eigentlich, als du dann erfahren hast, dass ich dort runtergegangen bin? Oder wie habt ihr es denn genau erfahren? Wir haben das Propagandavideo gesehen, das du gedreht, oder gedreht nicht, aber wo du gesprochen hast. Und das war schon sehr, also es war ein Ausnahmezustand. Es sind alle, die da waren, die im Dienst waren, sind ins Büro, haben sich das angeschaut, wie das gekommen ist. Und dein Blick war unglaublich, Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Jetzt würde ich ihn fanatisch beschreiben. Damals haben wir uns gedacht, sind da Drogen im Spiel? Ganz ein getriebener, schwer zu beschreiben, aber dieser Blick, das war so wieder so ein Wendepunkt, wie mit dem Hund, aber die Hoffnung, dass du niemanden tötest, dass du niemandem Schaden zufügst, das war eigentlich die allergrößte Sorge, die da waren. Das war sehr eindringlich. Ja, also wenn ich jetzt höre, dass ihr das Video alle zusammen geguckt habt, es ist Scham. Es ist eine ganz große Packung Scham mit dabei, wo ich mir denke, weil ich weiß, dass ich das nicht bin. Und ich schäme mich einfach, dass ich dieses Video gemacht habe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Dien. Ich bin hier in Dawlat al-Khilaf Islamiyya in Walad Raqqa. Und wir haben uns heute hier versammelt, um die Schafe hier zu schlachten. Und ich will euch dazu einladen, auch die Kuffar zu schlachten in Darul Kufa. Ikhwan, kommt zum islamischen Staat, nur hier findet die Ehre, nur in Scham werdet die Ehre finden. Kurz nach seiner Ankunft in Raqqa wird Oliver zum Darsteller in einem IS-Propagandavideo, das auf YouTube hochgeladen wird. Das macht ihn in seiner Heimat bekannt. Ein 16-Jähriger als Propagandadarsteller für den IS. Im Spätsommer ruft er dazu auf, Ungläubige zu töten. Kommt her, meine lieben Geschwister. Kommt alle her, wie ihr seht, hier wird alles halal geschlachtet. Allahu Akbar. Oliver steht in diesem Video in einem Schlachthaus. Im Hintergrund schneiden Männer Schafen die Kehle durch, lassen sie ausbluten. Und mittendrin Oliver, der dazu aufruft, Ungläubige abzuschlachten. Diese Brüder hier, sie schlachten. Oliver ist kaum wiederzuerkennen. Ein schmächtiger 16-jähriger Junge ohne Bartwuchs, fast ein Kind. Er schaut direkt in die Kamera, lächelt, während er zum Mord aufruft. War er tatsächlich nur ein Opfer von Manipulation und Gehirnwäsche? Kommt her, meine lieben Geschwister. Also warum hast du damals gesagt, dass du Menschen dort schlachtest und Menschen schlachten willst? Warum hast du das getan? Es war ein wie beschreibe ich das am besten? Es war ein Spaß. So krank es klingt absolut krank, Leute zu bedrohen mit dem Tod. Wenn ich sage, das war ein Spaß, klingt absolut krank. Also du hast quasi aus Spaß gesagt, dass du Menschen umbringen willst. Ja. Das ist auch so falsch, weil... Sondern? So wie du es jetzt gerade gesagt hast, könnte man auch vielleicht daraus schließen, ich wollte nur Menschen töten. So, was ja nicht der Fall war, sondern aus meiner Ideologie und aus dieser kranken Ideologie heraus habe ich mir gedacht, ich töte ja nur die bösen Menschen, die Unterdrücker, die Vergewaltiger, die Mörder, dass ich diese Menschen, wenn, dann überhaupt töten würde. Aber ist Töten generell etwas, was man rechtfertigen kann? Ja, du rechtfertigst es mit dem Gedanken, dass sie dasselbe mit deiner Familie gemacht haben. Ab dem Zeitpunkt, wo ich Muslim wurde, wurde mir auch beigebracht, dass jeder Mann im Islam mein Bruder ist und jede Frau im Islam meine Schwester ist. Also war es ganz egal, wo die Person ist. Wenn ihr geschadet wird, dann ist das meine Familie, der geschadet wird. Meistens wirkt Oliver wie ein normaler 21-Jähriger, der gerne rumalbert und Hip-Hop hört. Als hätte es Syrien und den IS nie gegeben. Boah, da kommen Erinnerungen hoch, wenn ich jetzt hier so lang fahre. Bin ich oft damals mit meinem Hund, bin ich hier spazieren gegangen. Die Vergangenheit drängt sich aber immer wieder ins Hier und Jetzt. Ich glaube, wenn wir jetzt gerade auf der richtigen Route sind, dann fahren wir bald bei meiner alten Arbeitsstelle vorbei, wo ich, als ich radikal war, dann gekündigt habe und die ganzen Leute bedroht habe. Wen hast du denn bedroht damals? Meine damaligen Chefs und ein paar Arbeitskollegen. 7 Monate lebt Oliver im sogenannten Islamischen Staat, ist Teil des Systems, erlebt Krieg und Gräueltaten. Anfang 2015 flüchtet er zurück in seine Heimat. Er wird sofort verhaftet und die juristische Aufarbeitung seiner Taten beginnt. Die Liste der Anklagepunkte ist lang. Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Teilnahme an Kampfhandlungen, Mitwirken in einem Propagandavideo und diverse Morddrohungen. Rechtsanwalt Wolfgang Blaschitz, Olivers damaliger Verteidiger, liest aus der Akte. Ich schlachte gerade hier Menschen wie dich. Komme bald nach Österreich vielleicht und sehen wir uns wieder. Kenne ja das Büro. Den Weg musst du mir nicht zeigen. Du dreckiger Hund, bald werde ich Leute zu dir nach Hause schicken, die dich schlachten. Grüße aus Syrien von Oliver. Oliver streicht sich durch den Bart, schaut auf den Boden. Er wirkt beschämt. Ist dir unangenehm, ne? Oliver antwortet nicht mehr, weicht den Blicken aus. Die Volksseele hätte ihm gegönnt, dass er erstens einmal in Raqqa gestorben wäre und wenn er schon zurückkehrt, dass er zumindest zu bleibenden gesundheitlichen Schädigungen auch noch eine lebenslange Haftstrafe dazu aufgebrummt bekommt. Und dann zu allerletzt, dann nach Absitzen der lebenslangen Haftstrafe, wieder nach Syrien zurückdeportiert wird. Blaschitz blättert weiter. Beweisfotos von Oliver aus Syrien. Mal mit Schusswaffen in der Hand, mal mit Messern. Auf einem Foto trägt er eine schwarze Sturmhaube und posiert mit einer Panzerfaust. Meistens grinst er in die Kamera. All die Fotos landen später als Beweismaterial vor Gericht. Da sitzt jemand, bis an die Zähne bewaffnet, umringt von irgendwelchen anderen Kämpfern und sitzt irgendwo in syrischen Kriegsgebieten. Da einem österreichischen Richter klarzumachen, dass das jetzt nicht der unmittelbare Glaubensbruder des Osama Bin Laden oder des Al-Baghdadi oder wie die alle heißen, ist, sondern eigentlich ein doch fehlgeleiteter 16-jähriger Österreicher. Das war das wirklich Schwierige der ganzen Sache. Hauptverhandlung, 15.07.2015. Die Sachverständige. Je größer das Messer, desto kleiner der Selbstwert. Die Jugendlichen möchten Stärke demonstrieren, die sie im Inneren nicht haben. Die beisitzende Richterin. Wenn man vergleicht SS und IS, wenn man unsere Väter vor Augen hat, die teilweise tausende Frauen und Kinder ermordet haben und zurückgekehrt sind aus den Kriegen und ein normales Leben weitergeführt haben. Es gibt normale Menschen, die in einer außergewöhnlichen politischen Situation zu Massenmördern werden und dann ganz normal in das normale Leben zurückkehren. Oder liegt das in der Entwicklung der Psychiatrie, dass man das alles so sieht? Dann müssen unsere Vorfahren alle in der Persönlichkeit gestört gewesen sein. Es ist sicherlich so, dass vermutlich auch in der Zeit des Nationalsozialismus Menschen, die einen geringen Selbstwert hatten, besonders anfällig für Verführungen waren, in denen ihnen die Möglichkeit geboten wurde, mächtig zu sein und Gewalt und Macht über andere ausüben zu können. Und das unter einem Deckmantel einer Ideologie. Es ist extrem schwer, IS-Heimkehrern ihre Verbrechen, ihre Kriegsverbrechen nachzuweisen. Natürlich gibt es Dokumentation, die der IS gemacht hat. Viel davon ist aber verloren gegangen. Und natürlich ist es auch so, dass nicht alle IS-Mitglieder gemordet und gefoltert haben. Auch da gab es in diesem Unrechtsstaat eine gewisse Infrastruktur, also Ärzte, Ordnungshüter etc. Ja, und die europäischen Gerichte haben massive Probleme in den Verfahren, die genauen Funktionen der IS-Kämpfer, IS-Anhänger zu rekonstruieren. Und wir kennen das ja auch aus vielen anderen Kriegstribunalen, wo die Aufarbeitung zum Teil Jahrzehnte dauert und viele Verbrechen bleiben einfach auch unentdeckt und damit auch ungesühnt. Bevor wir uns dazu entschieden haben, diese Reportage zu machen, haben wir uns natürlich als allererstes die Frage gestellt, darf man einem Täter so eine riesige Plattform bieten? Und wir haben da viel drüber nachgedacht und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass man das darf, dass es auch wichtig ist, das zu machen, weil wir nicht nur über die Taten berichten müssen, sondern gerade in so einem Fall, der eingebettet ist in so ein riesiges zeitgesellschaftliches Phänomen wie der IS, auch da ist es einfach wichtig, die Beweggründe zu verstehen. Und das geht eben nur, indem man mit den Tätern spricht. Wichtig war aber dabei für uns zu sagen, wir achten ganz stark darauf, dass Oliver mit seinen Taten nicht heroisiert wird, dass da kein Sündenstolz Platz bekommt in unserer Reportage, sondern dass wir einfach uns wirklich auf die Beweggründe konzentrieren. Ja, es ist einfach super wichtig, dass wir mit Tätern sprechen und ihnen quasi auch eine öffentliche Stimme geben, weil so berichten wir ja nur über sie. Und wenn wir mit ihnen sprechen, dann bekommen wir einfach auch die Chance, vielleicht nicht unbedingt zu verstehen, was sie getan haben, aber es besser greifen zu können. Und so funktioniert das auch. Gutachter sprechen mit Tätern, unser Rechtssystem spricht mit Tätern. Also es ist super wichtig, die Psychologie der Tat auch zu verstehen am Ende und seine Psyche auch besser greifen zu können. Oliver konnte nicht nachgewiesen werden, an Kampfhandlungen teilgenommen zu haben. Er selbst sagt, er habe als Rettungsfahrer IS-Kämpfer und Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Urteilsverkündung. Der österreichische Staatsbürger Oliver N. wurde des Verbrechens der terroristischen Vereinigung, des Vergehens der Aufforderung zu terroristischen Straftaten, der Vergehen der gefährlichen Drohung zu einer Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Als mildernd hingegen wurde berücksichtigt der bisher ordentliche Lebenswandel, die größtenteils geständige Verantwortung in Form eines Tatsachengeständnisses, der Beitrag zur Wahrheitsfindung durch mehrere umfassende Aussagen bei der Polizei, die Tatsache, dass der Angeklagte selbst schwer verletzt wurde, die ungünstigen Erziehungsverhältnisse sowie die erhöhte Verführbarkeit des Angeklagten durch seine ich-schwache Persönlichkeitsstruktur. Die Sachverständige. Zusammengefasst muss man sagen, dass der Angeklagte unter äußerst desolaten und pathogen wirkenden Bedingungen aufgewachsen ist und ihm Schutz und Halt durch sichere familiäre Strukturen verwehrt geblieben sind, sein Heranwachsen von Instabilität, fehlender Geborgenheit und Wertschätzung gekennzeichnet wurde. Die daraus resultierende Ohnmacht hat er durch Gewalt anderen gegenüber kompensiert. Die Verführbarkeit durch Menschen, die ihm vermeintlich Liebe, Anerkennung und Geborgenheit geben, was ihm in der familiären Umgebung verwehrt wurde, ist deutlich erhöht und letztendlich als Grundlage für die Radikalisierung zu sehen. I wanna see the sunlight and you're singing with me and you. Zula. Na du? Zula. Nach vielen Monaten willigt Oliver ein, die beiden Journalistinnen bei sich zu Hause zu treffen. Eine kleine, bescheidene 1,5-Zimmer-Wohnung. Ein Fernseher, eine Couch, eine kleine Küchenzeile. Etwas unordentlich und viele Katzenhaare. Hier lebt ein Junggeselle. Gemeinsam mit seinem Kater Zula. Na? Oliver fällt es noch immer schwer, sich an Kamera und Aufnahmegerät zu gewöhnen. Er macht sich Sorgen, wie er rüberkommen könnte. Er hat Angst, falsch dargestellt zu werden. Meistens geht es um seine Vergangenheit, manchmal aber auch um Banales wie einen zu großen Bauch. Das sieht voll so assi-mäßig aus, oder? Guck mir nicht auf meinen Assi-Bauch hier. Der bewegt sich, Was? Der bewegt sich? Versuch dich mal ein bisschen zu erinnern, was du für ein Kind und für ein Jugendlicher warst, okay? Versuch mal ein bisschen zusammenzudenken. Ja. Also ich würde mich als fröhliches Kind bezeichnen, als aufgewecktes, lebendiges Kind. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie schüchtern war. Also ich war selten schüchtern, habe mich gerne unterhalten mit anderen, mit Gleichaltrigen, habe auch gespielt. Also es war jetzt nichts, wo man sagt, der ist außergewöhnlich. in irgendeiner Richtung, sondern ein ganz normales Kind. Es gibt nur sehr wenig Fotos aus Olivers Kindheit. Er war seit seinem 5. Lebensjahr im Heim. Auf den Fotos, die er aber hat, sieht man immer einen fröhlich dreinblickenden, blonden Jungen mit Zahnlücke und Sommersprossen. Das eine Foto, wo du so blond bist und so lächelst, weißt du? Wo ich noch kleiner bin, ne? Wo du noch kleiner bist, so siehst so sehr freundlich aus. Such das bin mal ich kurz. Ja auch jetzt. Bin nach wie vor ganz süß. Und dann fragt man sich, wenn man dieses Foto sieht, wie kann 10 Jahre später aus ihm ein IS-Anhänger werden? Ich kann gar nicht sagen, was mir genau gefehlt hat, weil ich es ja nicht hatte. Aber ich würde vielleicht sagen, Geborgenheit und Liebe, glaube ich so. Olivers Eltern können sich nicht um ihn und seine Geschwister kümmern. Die Kinder kommen ins Heim und zu Pflegeeltern. Oliver bittet darum, die Umstände nicht öffentlich zu machen. Er wechselt oft den Wohnort. Einer seiner Kindheitsorte ist hier, eine Plattenbausiedlung in einem Wiener Randbezirk. Vielleicht fallen dir einfach ein, zwei Situationen ein, wo du sagst, die haben dich in deinem Leben sehr geprägt. Es gibt vielleicht Momente, die verändern dich so ein bisschen. Also ich denke so dann, wenn vielleicht ein Kind sieht, wie worst case irgendwer stirbt vor ihm oder umgebracht wird, ich denke auf jeden Fall, dass das schon Kinder verändert. Aber im Treppenhaus eines grauen Plattenbaus lehnt sich Oliver gegen die Wand. Mit meiner Schwester gemeinsam sind wir erst in so ein Krisenzentrum gekommen und dann nach ein paar Monaten dann eben ins Heim. Und dein anderer Bruder? Der hatte ich ja, als ich 11 war, erhängt. Und ja. Du hattest ja eigentlich so eine richtig, sagen wir mal, so eine richtig harte Kindheit und harte Jugend und trotzdem willst du immer nicht so gerne, dass man so darauf rumreitet. Ich weiß, dass ich es nicht einfach hatte, aber ich weiß auch, dass es viele andere auch nicht einfach haben und dann nicht so etwas tun wie ich zum Beispiel. Es klingt so, als würde ich Mitleid haben wollen. Dass es natürlich dazu beigetragen hat, also dass ich halt in solchen Umständen aufgewachsen bin, es spielt bestimmt eine Rolle. Aber ja, ich möchte halt wie gesagt kein Mitleid erregen und auch keine. Ich möchte mich nicht darauf ausreden, dass ich so eine schwere Kindheit hatte und dass deswegen alles passiert ist. Olivers Entscheidung, sich dem IS anzuschließen, hat sein Leben für immer verändert und ihn viel gekostet. Der Syrienkrieg wird für Oliver Realität, als er Ende 2014 nur knapp einen Bombenangriff überlebt. Monatelange Krankenhausaufenthalte und der Kampf ums Überleben enden mit der Entscheidung, heimzukehren. Doch der Krieg wird immer ein Teil von ihm bleiben. Olivers Körper ist voller Narben. Lange Zeit hat er sich nicht getraut, ins Schwimmbad zu gehen. Also ich habe bei der Verletzung meine linke Niere verloren. Dann habe ich einen Teil der Leber verloren. Dann meine Milz wurde entfernt. Mein linkes Augenlicht habe ich dadurch verloren. Es werden noch weitere Operationen folgen. Also unter anderem habe ich einen relativ großen Splitter in meiner Schulter. Kannst du dir vorstellen, dass da viele Menschen sich denken, hat er doch verdient? Und denkst du das manchmal sogar selber über dich? Ja. Also ich verstehe sie vollkommen, wenn einer sagt, ey, geh doch wieder zurück, wo du bist selber dorthin gegangen, du bist freiwillig dorthin gegangen, geh doch wieder zurück und stirb dort. Ich kann die auf einer gewissen Art und Weise auf jeden Fall verstehen. So. Denn letztendlich bin ich natürlich selber diesen Schritt gegangen. Oliver ist einer von vielen Heimkehrern. Allein aus Deutschland sind mehr als 1.000 junge Menschen seit 2014 nach Syrien gegangen. Ein Drittel ist heimgekehrt. Viele warten in kurdischer Haft noch auf ihre Rückführung. Die europäischen Länder müssen ihre Staatsbürger früher oder später zurücknehmen. So will es das Rechtssystem. Doch wie funktioniert die Reintegration von ehemaligen Terroristen, Kriegsveteranen und Extremisten? Sie werden irgendwann wieder unsere Nachbarn sein, neben uns an der Supermarktkasse stehen, wieder arbeiten wollen. Oliver ruft an. Seit seiner Haftentlassung ist er arbeitslos. Er hat sich für eine IT-Ausbildung beworben, wieder eine Absage vom Jobcenter. Dann meinten die also zu mir, trauen Sie sich das zu? Dann habe ich gesagt, ja, ich traue mir das zu, ich schaffe das. Ja, aber Sie müssen doch wissen, Sie dürfen nicht mehr so und so viele Kilo tragen. Sag ich Ihnen, ja, das stimmt schon offiziell. Aber hören Sie, ich kann auch ein bisschen mehr tragen. Es ist nur diese Grundausbildung, mehr oder weniger, die schaffe ich. Dennoch gesundheitlich und wir möchten nicht dran schuld sein. Ich habe gesagt, Sie sind dann gar nicht schuld. Ich möchte diese Ausbildung machen. So, ich wäre jetzt nicht bei Ihnen, würde ich auf normalen Weg eine Ausbildung finden. Mhm. Ja, aber es gibt dann doch in dieser Sparte, denke ich, echt viele Ausbildungen. Versuchen Sie Ihr Glück. Sie sind noch jung. Und habe gesagt, ja, hören Sie, ich würde jetzt nicht hier sitzen, hätte ich mein Glück nicht schon woanders versucht. Ich habe dann versucht, Sie noch zu überreden, dass ich diese Lehre echt machen will. Die kennen ja nicht mal deine Vergangenheit, ne? Also das wissen sie ja nicht. Nein, mal. Nee, kennen sie nicht. Haben sie dann auch so, ach, war echt so komisch, das Gespräch, weil sie dann gemeint haben, ja, welche Ausbildung haben sie gemacht? Aber ich meinte, ich habe als Versicherungskaufmann die Ausbildung begonnen und dann aber aufgrund meiner damaligen Lebensumstände war ich gedrängt, diese Ausbildung abzubrechen. Also du hast es jetzt nicht gesagt, dass du nach Syrien ausgereist bist, ne? Na, du hast dich so drum herum geredet sozusagen quasi, ne? Genau, ich habe drum herum geredet. Also mir war das heftig unangenehm. Und ich war aber auch nervös natürlich. Mhm. Weil er ja irgendwie auch eine Ausbildung hatte am Spiel stand, habe ich mir jetzt gedacht, gut, die haben das, glaube ich, sowieso in ihrem System auch lesen können. Und ich vermute halt, dass das war, dass sie halt meine Akte aufgemacht haben. Und dann habe ich halt irgendwie nur den anderen zwei erklärt, eben die von dieser Ausbildungseinrichtung, dass es quasi mit Radikalisierung zu tun hatte und dass ich damals radikal war. Da war ich auch so nervös, weil ich habe jetzt weder gesagt, ob ich linksradikal, rechtsradikal oder islamisch radikal war. Also ich habe dann aber nur gesagt, ich war damals radikal und habe ja, haben die auch nicht mehr weiter gefragt, ne? Ja, aber lass dich nicht davon demotivieren. Ja, das will doch nicht so. Ich gucke jetzt weiter. Ja. Wird schon. Ich kann schon verstehen, dass die Menschen eine gewisse ablehnende Haltung gegenüber Leuten wie Oliver haben. Da herrscht natürlich eine gewisse Angst, auch vor Wiederholungstaten. Aber ich muss hier immer an einen Satz denken, den Clemens, Olivers Betreuer, damals gesagt hat. Und Clemens hat gesagt, der Wert einer demokratischen Gesellschaft misst sich daran, wie wir mit den schwächsten Gliedern umgehen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, weil dieser Satz räumt einfach Verbrechern oder ehemaligen Verbrechern auch ein, wieder Teil dieser Gesellschaft zu werden. Und ich glaube auch, dieses Recht auf Reintegration ist nicht nur ein Recht, das ist eigentlich zwingend. Das müssen wir auch machen und es kommt uns auch allen als Gesellschaft zugute. Weil wenn wir Täter wie Oliver nicht reintegrieren in unsere Gesellschaft, riskieren wir einfach auch, dass sich sowas wie der IS, so ein Phänomen, wo tausende Jugendliche aus Europa ihre Länder, ihre Heimat verlassen, um in einem anderen Land einen fremden Krieg zu kämpfen, dass sich sowas wiederholt. Das sind hier die Zellen alles. Sieht man rechts das Fenster, das an der Seite ist, ist der Flur. Und dann links und rechts sind dann immer die Zellen, links, rechts davon. Kannst du deine Zelle sehen von hier aus? Die Justizanstalt Gerersdorf ist umgeben von Natur, Einfamilienhäusern und dörflicher Landschaft. Nur die hohe graue Mauer trennt die kriminellen Jugendlichen von dieser Idylle. Hier saß Oliver seine Haftstrafe ab. Ganz links war 1, 2, 3, das vierte Fenster von links. Das sind so zwei aneinander, eins links, eins rechts, direkt nebeneinander. Das vierte Fenster. Ja. Das ist meine Zelle gewesen. Oliver durchläuft im Gefängnis ein Deradikalisierungsprogramm, macht eine Therapie. Es ist ein langer Prozess bis zur Einsicht. Schnelle Radikalisierung, langsame Deradikalisierung. Warum ist der Ausstieg denn so schwierig? Der Ausstieg ist viel schwieriger, denke ich, weil ich diese Ideologie schnell in ihren Bann zieht. Und sich dann davon wieder zu lösen, von den Gedanken, die dir so gefallen haben, weil die haben dir ja nicht ohne Grund gefallen, diese Gedanken und diese Ideologien, sondern es hat ja etwas gefehlt. Und dann das alles, diese ganzen Lügen zu entlarven und dann eben auch zu zerstören oder wie man es dann auch nennen mag, das ist aber ein langer Prozess. Weil diese Ideologie hatte ich ja echt so im Griff. Stück für Stück distanziert sich Oliver vom radikalen Gedankengut. Er lernt den Unterschied zwischen Islamismus und Islam, findet zu einem gemäßigten Glauben und ist heute nach wie vor Muslim. Hast du eigentlich manchmal so deinen Ausstieg auch bereut? Ausstieg wovon? Ja, Ausstieg aus dem Extremismus. Na, auf gar keinen Fall habe ich das bereut. Ja. Das Beste, was ich getan habe, was ich daraus gefunden habe und das rausgeschafft habe. Manchmal habe ich so Ängste und stelle mir so vor, was, wenn wir jetzt diesen Film machen und du bist voll der Resozialisierte, dann auf einmal machst du doch irgendeine Scheiße. Warum denkst du so? Gehst du davon aus? Ich weiß nicht. Denkst du, ich lüge dich an? Nein, ich glaube nicht, dass du mich anlügst. Also denkst du selber von dir, dass du nochmal auf die schiefe Bahn geraten könntest? Natürlich kann niemand in mich hineinsehen. Niemand kennt irgendwie meine wahren Gedanken oder mein wahres Herz. Selbstverständlich. Ich weiß auch nicht, was ihr denkt. Aber deswegen, ich glaube euch, wenn ihr bestimmte Sachen sagt. So, das ist das Einzige, was übrig bleibt. Was stört dich jetzt so konkret an meiner Frage? Was ist aber, wenn dann irgendwann mal was passiert? Egal, ob du jetzt einen Anschlag meinst oder irgendwas anderes. Ich meine, ich habe dir schon so viel über mich erzählt. Lächerlich, ob das so etwas passieren sollte. Dann wäre ich doch schon so oft abgerutscht. Aber du stellst das so hin, so auf die Art, ich mache da gerade ein gutes Projekt, jetzt bist du der Resozialisierte, aber am Ende ist vielleicht doch durch. Scheiße einfach nur. Ja, scheiße einfach nur. Fand ich auch. Und man muss auch sagen, diese Diskussion ging noch eine ganze Stunde lang. Und die war wirklich sehr, sehr anstrengend. Und es ist natürlich auch für ihn frustrierend, dass jetzt auch nachdem Jahre vergangen sind, er immer wieder auf dieses Attribut ehemaliger IS-Anhänger reduziert wird. Und die Leute das vor allem sehen und nicht Oliver, jemand, der wieder versucht, eine Arbeit zu finden. Oliver, ein normaler 21-Jähriger, der sich einfach ein normales Leben wünscht. Und der sogar Vorträge hält. Der sogar Vorträge hält. Und diese Frustration ist, glaube ich, immer in diesem Streitgespräch so über ihn hergebrochen, ja, dass er einfach gesagt hat, wie soll ich jemals mich von dieser Vergangenheit lösen dürfen? Ich muss da ganz kurz einmal spontan an etwas denken. Und zwar hat eine Kollegin, die das dann gehört hat und gesehen hat, gesagt, das hätte ich nicht öffentlich gemacht. Das hätte ich jetzt irgendwie anders erzählt. Und das war uns aber super wichtig, das zu zeigen. Und nämlich auch genau diese Nähe, die halt auch am Ende schon da war, auch transparent zu machen. Und damit natürlich auch das Risiko einzugehen, dass die Leute, die das hören, denken, ah, die haben jetzt komplett die Objektivität verloren, was wir meiner Meinung nach nicht getan haben. Ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um Objektivität, sondern uns war einfach wichtig, transparent zu sein bei unserer Recherche. Und transparent zu sein heißt ja auch, mit unseren Gedanken und Gefühlen und unserer Entwicklung während dieses Prozesses transparent zu sein. Und das wollten wir halt einfach machen. Und unsere Frage, die uns eben immer wieder begleitet hat, können wir ihm trauen, ist ja eine Frage, die wir nicht einmal Oliver stellen wollen am Anfang und beantwortet bekommen, sondern die wir uns auch immer wieder in diesem Prozess gestellt haben. Und ich glaube, das ist einfach nur fair, wenn man das auch den Zuhörern gegenüber transparent macht. Oliver stellt sich der Öffentlichkeit. Seit seiner Haftentlassung spricht er vor Polizisten, vor der OSZE oder er besucht Schulklassen. Also ich würde mich gerne erstmal vorstellen. Ich heiße Oliver, bin jetzt 21 Jahre jung und ich bin heute hier, um euch meine Geschichte zu erzählen und meine Erlebnisse, die ich erlebt habe. Und ich bin auch vor allem hier, um euch die Wahrheit zu erzählen, um die Risiken, was durch Ideologien entstehen können, durch verschiedenste Ideologien. Und ich bin auch sehr aufgeregt. Oliver erzählt von seiner Radikalisierung, seiner Ausreise nach Syrien. Ja, ich würde sagen, knapp 20 Schüler sitzen ihm gegenüber. Sie sind nur etwas älter als Oliver damals, als er nach Syrien ging. 16? Da war ich eher noch so, weiß nicht, so ein bisschen Muttikind, so, weiß nicht. Da wäre ich jetzt auch nicht, sag ich mal, alleine nach Syrien geflogen mit Flugzeug oder auch so in der krassen Bewegung teilgenommen. Ich hatte noch andere Sachen im Kopf. So. Das fand ich dann auch krass, dass man mit 16 schon so eine Gedanken hatte. Manche schütteln den Kopf bei Olivers Erzählungen. Einige nicken und andere halten sich den Mund zu. Ihre Meinungen zu ihm gehen auseinander. Ja, also ich denke mal, dass diese Verlockung ziemlich groß sein kann, vor allem wenn man alleine ist. Also diese Ideologie und dieses Gemeinschaftsgefühl, was man dann haben kann, das scheint dann schon dann anlocken zu können. Also ich finde schon, dass man selbst dafür verantwortlich ist, was man halt tut. Also man sollte sich ja auch schon selbst erkundigen und nicht einfach dem folgen, was andere sagen. 90 Minuten lang spricht Oliver mit den Schülern. Ich war mir zu 1000% sicher, jetzt werde ich sterben. Ich habe schon abgeschlossen mit dem Leben. Und dann habe ich meine Weste aufgemacht und habe dann gesehen, dass meine Organe raushängen. Da hing mir die Niere, war das, also habe ich danach erfahren. Und ich habe dann nur noch instinktiv mit meiner linken Hand alles wieder reingedrückt, damit das nicht rausfällt. Und habe einfach nur versucht, es war noch eine riesen Staubwolke natürlich in der Luft. Und ich hab dann am Ende bleibt es jedem selbst überlassen, Oliver zu glauben oder nicht. Ihn hier wieder willkommen zu heißen oder nicht. Und ihm die zweite Chance zu schenken oder nicht. Jetzt, wo man dich kennengelernt hat, ist es ein ganz anderes Gefühl. Und mich berührt deine Geschichte auch sehr. Und ich denke auch, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat. Ja. Ja, also wenn man jetzt so hört, IS-Aussteiger, das kann ja im ersten Moment alles Mögliche sein. Und es gibt auch durchaus Leute, die vielleicht auch nicht unbedingt mit den Gründen zurückkommen, mit denen du zurückgekommen bist. Also da muss man dann auch differenzieren. Und jetzt, wenn man dich näher kennenlernt, dann glaubt man dir schon. Und wie gesagt, man gibt dir auch die zweite Chance. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaub dir, dass du es bereust und ich finde das auch gut, was du machst. Aber ich hätte was zu sagen gehabt, nicht zurückgenommen. Wer sagt mir, dass sie dich nicht so hingebogen haben, dass du so ein kleines Terrorkind jetzt bist, dass du wieder zurückkommst und da irgendwelche Leute auf dem Weihnachtsmarkt in die Luft springst? Ja. Jetzt schon schwindelig. Ich schau runter, damit sie mich nicht filmt. Also viele sind dann gestorben und haben teuer bezahlt. Ich habe es überlebt. Manchmal habe ich auch überlegt, so, warum überlebe ich? So, warum ich und warum nicht ein anderer? Aber es ist nun mal so. Es geht uns rückwärts, fick mein Leben. Einfach die Heimkehr. Feature von Mariam Nouri und Lisa Hagen. Danke, Lisa! Es sprachen Katrin Decker, Amel Schwerk, Henning Hartmann und Sebastian Jakob Doppelbauer. Technische Realisation Kai Schliekelmann und Corinna Kamera. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Martina Kote. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020. Rechts aussteigen. Leute, helfen!